Der Hans und die Grete tanzen herum und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so still und so stumm und ist so blass wie Kreide. Der Hans und die Grete sind Bräutigam und Braut und bieten ihm Hochzeitgeschmeide. Der arme Peter die Nägel kaut und geht ihm Werkeltag Kleide. Der Peter spricht leise vor sich her und schaut betrübet auf beide. Ach, wenn ich nicht gar zu vernünftig wär, ich täte mir was zu leide. In meiner Brust, da sitzt ein Weh, das will die Brust zersprengen. Und wo ich steh und wo ich geh, will's mich von hinnen drängen. Es treibt mich nach der Liebsten her, als könnt's die Grete heilen. Doch wenn ich der von ihnen eilen. Ich steig hinauf des Berges Höhe. Dort ist man doch alleine. Und dort oben steh, dann steh ich still und weine. Der arme Peter wankt vorbei, gar langsam leichenblass und scheu. Es bleiben fast, wie sie ihn sehen, die Leute auf den Straßen stehen. Die Mädchen flüstern sich ins Ohr, der stieg voll aus dem Grab hervor. Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, steigt erst in das Grab hinein. Er hat verloren.